Have you ever thought? Hast du schon überlegt? If two adults fight over the same candy, wenn zwei Erwachsene um dieselbe Süßigkeit streiten, 10 years later they still don't talk about it. Sie 10 Jahre später immer noch nicht miteinander sprechen? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Little children were walking down the street. Zwei kleine Kinder liefen die Straße entlang. They have been the best friends forever. Sie waren beste Freunde seit ewig. And as they walk down the street, während sie zusammen gehen, they suddenly realize, stellen sie plötzlich fest, that life is amazing because we have each other. Das Leben ist wunderbar, weil wir einander haben. So they begin to play and have fun. Sie fangen an zu spielen, haben Spaß. And then some man comes around and says, dann kommt ein Mann und sagt, hey, you wonderful little children, I have a present for you. Hey, ihr wunderbaren Kinder, ich habe ein Geschenk für euch. And he has a wonderful, really big candy. Er hat eine wirklich große Süßigkeit. And he says, here, have the candy. Er sagt, hier, ich gebe sie euch. So the one of these little children grabbed the candy and ran off with it. Eines dieser Kinder schnappte sich die Süßigkeit und lief davon. And the other one ran after him and chased it. Das andere lief ihm nach und jagte es. He said, I want that candy, I want that candy. Es rief, ich will die Süßigkeit, ich will die Süßigkeit. The other one said, no, I have the candy, I have the candy. Das andere sagte, nein, ich habe sie, ich habe sie. And then what happens? Was geschieht dann? Finally the one little kid that's chasing the other one catches up. Plötzlich holt das zweite Kind das erste ein. And he beats the kid. Schlagt es nieder. Takes the candy out. Nimmt ihm die Süßigkeit weg. And now they fight over this one candy. Und nun kämpfen sie um diese Süßigkeit. And then they suddenly realize. Dann stellen sie fest. Oops. Oops. Mommy's watching us. Mommy beobachtet uns. And Mommy shouts. Und Mommy schreit. What are you doing? Was macht ihr da? And the kid that has the candy. Das Kind mit der Süßigkeit. Says, oh Mom, we're just having fun. Sagt, oh Mommy, wir haben nur Spaß. We're just figuring out how we share our candy. Wir finden gerade heraus, wie wir unsere Süßigkeit aufteilen können. And they give each other a hug. Sie umarmen sich gegenseitig. And they try to divide the candy. Versuchen, die Süßigkeit zu teilen. And they both enjoy the candy. Beide genießen die Süßigkeit. Put their arms around each other. Sie legen sich gegenseitig die Arme um. High five each other. Klatschen die Hände zusammen and they say, und sagen, hey, it's so good to be friends. Es ist so gut, Freunde zu sein. And they happily skip away. Und dann laufen sie weg. Have you ever thought, hast du schon überlegt, if two adults fight over the same candy, wenn zwei Erwachsene um dieselbe Süßigkeit streiten, 10 years later they still don't talk about it. Sie 10 Jahre später immer noch nicht miteinander sprechen? That's true. Das stimmt. That's why Jesus didn't be like a little kid. Deshalb sagt Jesus, seid wie kleine Kinder. Fight over the candy now, but then you already have forgiven and be happy. Kämpft um die Süßigkeit, aber dann vergebt und seid glücklich. And you know what? Weißt du was? The kid doesn't go home and go to bed and worry if there will still be another candy tomorrow. Das Kind geht nicht nach Hause und macht sich Sorgen, ob es morgen wieder Süßigkeiten bekommt. I want you to meditate about this. Ich möchte, dass du über Folgendes meditierst. What does it mean to be a little child and have a heart like a child? Was bedeutet es, wie ein kleines Kind zu sein und ein Herz von einem kleinen Kind zu haben? You can only inherit the kingdom if you become like a child. Du kannst das Königreich nur erben, wenn du wie ein kleines Kind wirst. Look at this. Schau. A 60-year-old body. Ein 60 Jahre alter Körper, little boy living inside, wo ein kleiner Junge drin lebt. That's why I have the kingdom. Deshalb habe ich das Königreich. Meditate about that. Meditiere darüber.